Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Diese Folge heißt Dating und Gender und soweit ich sehen kann, besprechen wir genau das, nämlich noch ein bisschen mehr über Dating. Wir haben es in der letzten Folge oder wir hatten es in der letzten Folge, in der Update-Folge ja schon mal angeschnitten und ich bin gespannt, was wir über das Dating da erzählen, denn ich weiß es gar nicht mehr so genau, wen ich da wie und was alles gedatet habe. Ich weiß nur, dass ich relativ viel gedatet habe auf jeden Fall. Und der zweite Punkt geht über meine Männlichkeitsideale, die da gerade so ein bisschen zerbrechen und auch, dass ich mir einen neuen Namen ausgesucht habe. Ich bin gespannt, wie ich das begründe. Lasst uns mal reinhören. Genau, aber vorab haben wir noch zwei so Mini-Ankündigungen zu machen. Nämlich als erstes hat Flo in der letzten Zeit einen Blog aufgesetzt. Genau, wir haben jetzt schon längere Zeit keinen Podcast gemacht. Ich glaube, seit 3 Wochen oder so gab es das Update und vorher auch 3 Wochen nicht. Mir ging es ja in der Zeit teilweise nicht gut, wie in der vorherigen und in den vorherigen beiden Folgen gehört habe. Aber ich war natürlich nicht untätig und ich habe so viele tolle Rückmeldungen bekommen auf diesen Podcast oder wir beide, dass ich gedacht habe, okay, diese Connection, mentale oder psychische Erkrankungen und Polyamorie oder Beziehungsanarchie ist so sehr da bei so vielen Leuten, dass ich einfach mal anfange, meine Gedanken aufzuschreiben und habe einen Blog gestartet. Nennt sich mentalanarchy.de mit einem Minus dazwischen. Schaut gerne mal vorbei und kommentiert, wenn ihr möchtet und sagt mir, was ihr davon haltet. Ach cool, ja, also für die Leute, die später erst zu diesem Podcast gestoßen sind, hier habt ihr nochmal die Entstehungsgeschichte von diesem Blog gehört und mittlerweile ist auf dem Blog ja fast nur noch Monokultur Revisited, aber ich habe auch schon noch vor, Dinge zu schreiben und auch noch ein bisschen einen anderen Podcast zu starten, der nichts mit Polyamorie zu tun hat, aber ich mache erstmal das hier fertig. Warum kennen wir so wenig Männer, die wir zu so etwas einladen würden und denen wir zusprechen würden, dass sie hier konsensfähig sind, dass sie achtsam sind, dass sie offen mit ihrer Sexualität sind? Und warum kennen wir eigentlich viel mehr Frauen? Das hat sich seit der Aufnahme dieser Folge nicht verändert bei mir. Und die einfache Antwort auf diese Frage ist, weil es einfach viel weniger Männer gibt, die wissen, was Konsens ist, als Frauen. Und als wir vorher nochmal auf die Statistiken geguckt haben, bei Spotify kann man ja immer sehen, wie viele HörerInnen es gibt und welches Gender sie selber angegeben haben und auch da sind genau 2/3 Frauen. Auch das wundert mich mittlerweile gar nicht mehr. Frauen informieren sich über Themen, die sie beschäftigen, zum Beispiel nicht monogame Beziehungen, viel mehr als Männer. Männer denken immer, sie wissen schon, wie es funktioniert. Also nachdem wir gerade kurz darüber geschnackt haben, was wir heute in der Folge besprechen wollen, war ich auch noch mal kurz auf OkCupid und dachte so, ja, woran liegt das eigentlich, dass ich auch so wenig Männer date, obwohl ich Lust habe zu daten und obwohl ich schon auch Lust hätte, jemanden kennenzulernen, wo es irgendwie so aufregend ist gerade, aber warum ich dafür nie die richtigen Menschen finde, in Anführungszeichen. Weil sobald man aus der eigenen Bubble rauskommt und zum Beispiel tindert oder selbst auf OkCupid ist, gibt es super viele Idioten. Und ich lasse das Gender-Sternchen hier bewusst weg. Und was mir danach aber sofort aufgefallen ist, er hat dann einen Menschen interviewt, dem eben das passiert ist, einen Mann, und auch mit Leuten von so Hilfestellen gesprochen. Und da ist halt ganz oft das Problem, dass Männer sich das selbst nicht eingestehen, dass ihnen Gewalt widerfährt. Also hier geht es jetzt vor allem um häusliche Gewalt, aber Gewalt muss ja nicht immer physisch sein. Gewalt kann ja auch psychisch sein und im Endeffekt ist der Übergang zu dem, was Gewalt ist oder was keine Gewalt ist, auch fließend. Und ich würde auch sagen, ich habe teilweise Gewalt erfahren in der Endphase, in der ich mit Jeannie zusammen gewohnt habe. Da habe ich ja schon mal erzählt, dass ich von vielen Leuten geghostet wurde, aber auch vorher schon, dass meine Empfindungen nicht ernst genommen wurden. Und ich würde sogar sagen, das war ein bisschen Gaslighting dabei, aber ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Und ich kann mich davon auch nicht freimachen, dass ich mir das selber überhaupt nicht eingestanden habe. Selbst später noch nicht. Und das war für mich wie so ein Befreiungsschlag, da war ich schon ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr ausgezogen und habe gerade mit diesem Podcast angefangen. Da ist mir erst klar geworden, so, okay, das war Gewalt, was du da erfahren hast. Das war Gewalt. Und das ist zu verurteilen und das macht auch was mit mir, dieses sich eingestehen können. Das macht was mit meiner Männlichkeit oder meiner Sicht auf Männlichkeit. Aber dazu kommen wir vielleicht nachher noch. Und woran ich sofort gedacht habe, ist, okay, einerseits, da spielt total dieses männliche Ideal von, ich bin stark, ich lasse mich nicht unterbuttern so, nee, mir passiert schon nichts mit. Und wenn dieses Ideal aufgelöst werden würde, nämlich so, okay, ich darf auch schwach sein, ich darf auch mir eingestehen, dass ich Gefühle habe und dass ich verletzt werde, ob psychisch oder physisch, dann würde das auch, dann wär das ein feministischer Akt, weil in dem Fall ja diese Männer, die sich das eingestehen, nicht nur auf sich selber achten, sondern vielleicht auch auf andere Männer, die toxische Männlichkeit zeigen oder gewalttätig werden. Mhm. Also ich glaube, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Mhm, tatsächlich, ja. Häusliche Gewalt gegen Männer und gegen Frauen. Ja, stimmt. Ja, das als kurzer Exkurs. Magst du denn nochmal erzählen, was mittlerweile oder im Moment dein Bezug zur Männlichkeit ist? Ja, ich habe mich gerade im letzten Jahr immer mehr von dem Männlichkeitsbegriff entfernt. Also ich habe, seit wir hier wohnen spätestens, aber auch schon vorher ein bisschen, mir angefangen, immer mal wieder die Nägel zu lackieren. Jetzt nicht dauerhaft, weil es einfach unpraktisch ist, weil es sowieso nach zwei Tagen wieder abgeht. Und ich ziehe ganz gerne Röcke an und mache mir ganz gerne Glitzer drauf. Das ist Bullshit. Also natürlich mache ich das immer noch gerne. Ich ziehe immer noch gerne mal wieder Röcke an, lackiere mir die Fingernägel. Aber das sagt nichts über die eigene Männlichkeit aus. Oder vielleicht 10%. 90% des Ganzen sind Glaubenssätze, die internalisiert sind und die ich immer noch internalisiert habe. Da komme ich wahrscheinlich in meiner ganzen Lebensspanne vielleicht noch zu weiteren 20% ran. Aber der Rest ist so internalisiert, dass das drin ist, dieses Männlichkeitsbild. Und es wird noch Generationen dauern, bis die Menschen, die als Männer erzogen werden und als Männer gelesen werden, dieses Männlichkeitsbild mal ablegen können. Und ich nehme mich davon überhaupt nicht aus. Und das hat nichts damit zu tun, ob man sich die Nägel lackiert. Und ich habe mir neulich, haben einige meiner Freundinnen auch schon gesehen, Brüste bestellt tatsächlich, die ich, also so mit so einem, sieht aus wie so ein BH, hat so Halter dran und das sind eben einfach künstliche Brüste, die man sich mal ranmachen kann. Und manchmal, also die meiste Zeit habe ich irgendwie keine Lust, aber so einmal in der Woche oder so ziehe ich die an und denke mir so, oh, das sieht total interessant aus. Ich war damit noch nicht draußen. Ich habe mich das noch nicht getraut, damit draußen rumzulaufen, weil ich einfach wissen will, was es mit mir macht. Auch dazu gibt es wieder mehrere Dinge zu sagen. Erstens mal war ich glaube, relativ kurz nach dieser Folge damit draußen und habe mich ganz okay gefühlt, aber jetzt auch nicht so normaler oder so. Also ohne Brüste ist es nicht so, dass mir was fehlt. Also das war eher so ein Ausprobieren. Und das Zweite ist, ich glaube, damit hängen die Brüste zusammen, damit hängt aber auch meine Namensänderung zusammen, meine selbstbestimmte Namensänderung, die dann später noch kommt in dieser Folge. Ich glaube, das war eine Phase, in der ich dissoziativ war, also in der ich nicht ich selbst sein sollte oder sein wollte und mich da quasi eine Art von meiner Persönlichkeit abgespalten habe, weil ich wollte nicht mehr der Flo sein, der so viel Probleme gemacht hat, so eifersüchtig war in Schweden etc. Ich wollte das alles abstreifen, hinter mir lassen, aber das geht natürlich nicht. Das ist natürlich Teil meiner Persönlichkeit und im Endeffekt ist es dann später auch wieder auf mich eingeprasselt, denn vielleicht ist einer der Gründe, dass es mir zu der Zeit so gut ging, auch, dass ich diesen anderen Teil der Persönlichkeit verleugnet habe und das auch aktiv versucht habe, indem ich zum Beispiel meinen Namen ändere. Ja, und im Zuge dessen bin ich auch drauf gekommen, da habe ich mir in den letzten Monaten schon immer mal wieder Gedanken gemacht, auch im Sinne meiner Depression, was eigentlich mein Name Flo mit mir macht. Also da hängt ganz viel dran. Erstmal ist ein männlicher Name und zweitens hängt auch ganz schön viel Geschichte dran. Also meine komplette Geschichte assoziiere ich ja mit diesem Namen. Und dann habe ich mit einer Bekannten geschrieben, die sich selbst einen neuen Namen gegeben hat, weil sie sehr viele Transfreundinnen hat. Und ich dachte dann, das könnte ich eigentlich auch machen. Da sage ich es ja sogar noch, dass ich den Namen abstreife, weil da so viel Geschichte dran hängt. Unter anderem, weil da so viel Geschichte dran hängt. Aber ich kann diese Geschichte ja nicht abstreifen, einfach mit einem neuen Namen. Das funktioniert nicht. Vielleicht funktioniert das für manche Leute. Für mich funktioniert das nicht. Denn diese Geschichte gehört ja zu mir und die wird, wenn man mal ehrlich ist, diese Geschichte wird auch nicht durch diesen Namen verknüpft, sondern durch mich als Person. Dieser Name ist nur eine Beschreibung für mich als Person. Und wenn die Beschreibung nicht mehr passt, dann kann man ihn natürlich ändern. Aber diese Beschreibung, so wer ist Flo, die passte eben immer noch. Aber ich kam mit der Beschreibung nicht klar. Also ich kam nicht damit klar, dass ich eifersüchtig bin. Und ich habe es mir eben immer noch nicht eingestanden, obwohl ich das eine halbe Stunde vorher gesagt habe, habe ich es mir immer noch nicht eingestanden, dass ich so bin, sondern wollte lieber meinen Namen ändern und nicht mehr so sein. Weil es auch so ein Akt der Selbstermächtigung ist. Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich mich langsam, nicht jetzt von einem Tag auf den anderen, aber langsam Eli nennen könnte, weil das ein tendenziell geschlechtsneutraler Name ist. Und wenn alle mich dann so ansprechen, dann ist es ein Akt der Selbstermächtigung, weil ich das selbst gewählt habe und nicht meine Eltern. Nicht, dass ich Flo doof finde, aber zu sagen, ich wähle selbst meinen Namen, hat was. Ja, das kann durchaus diese Selbstermächtigung haben für Menschen, wenn sie sich einen neuen Namen geben. Und das gestehe ich denen ja auch total zu. Für mich hat es nur nichts damit zu tun gehabt, obwohl ich es hier behaupte, sondern im Prinzip hat es nur damit zu tun, dass ich nicht wahrhaben wollte, wie ich selber bin. Und das war, also eigentlich ist es genau das Gegenteil von Selbstermächtigung, nämlich mir Teile meiner Persönlichkeit abzusprechen. Obwohl man ja auch sagen könnte, das ist dann Selbstermächtigung, aber das würde dann eine philosophische Diskussion werden. Und ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen, so Leute dran zu gewöhnen. Auf meinem Blog heiße ich schon so, ich schaue immer, dass ich mich manchmal damit ansprechen lasse, manchmal habe ich keine Lust, es zu erwähnen. Aber ich will auch, das ist auch so ein Experiment, ne? Ich will gucken, was das mit mir macht. Und um das schon mal vorwegzunehmen, ich habe das 2-3 Monate gemacht und dann habe ich gesagt, bitte nennt mich wieder Flo. Ich fühle mich einfach durch Eli nicht angesprochen. Und dieses letzte Relikt quasi ist, dass ich mich auf meinem Blog, auf dem Blog, den ihr jetzt gerade hört, noch Eli nenne. Aber das werde ich auch nach Ende dieses Podcasts, dieses Monokultur Revisited Podcasts, werde ich den Namen auch wieder abstreifen und werde es da auch ändern, weil der passt einfach nicht zu mir. Und ich fühle mich mit Flo wohler. Und was macht denn deine Auseinandersetzung mit deinem Gender, mit deiner sexuellen Orientierung? Ich habe mich ja immer als heteroflexibel bezeichnet, weil ich tendenziell eher auf Frauen stehe als auf Männer. Also zu 95% auf Frauen, würde ich sagen. Aber das hat sich auch gewandelt in diesem ganzen Kontext von Männlichkeit und zu welchen Männern habe ich eine Connection. Hat sich das in der Hinsicht gewandelt, dass ich überlege, mich als pansexuell zu bezeichnen? Das ist auch immer noch so. Also ich bezeichne mich immer noch als pansexuell. Allerdings ist die Rate der Geschlechter, auf die ich stehe, nicht 50-50 oder ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, sondern es ist eher weiblich 85, nicht-binär trans 10, Männer 5. Der Grund ist, dass ich zu 95% auf Frauen stehe, ist nicht, dass ich irgendwie Frauen attraktiver finde als Männer, erstmal, sondern mein Bild von Männlichkeit. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich die meisten Männer auf OkCupid erstmal nach links wegwische, aber nicht, weil ich sie nicht attraktiv finde, sondern weil ich ihnen prinzipiell, weil sie Männer sind, erstmal etwas unterstelle. Nämlich, dass sie bestimmte Formen von Männlichkeit verkörpern. Und bei Frauen mache ich das nicht. Ja, und ich habe das damals als Problem gesehen und wollte das gerne ändern. Jetzt sehe ich es nicht mehr als Problem. Also es ist kein Leidensdruck da, dass ich Männern erstmal eine bestimmte Form von Männlichkeit, eine toxische Form von Männlichkeit unterstelle und dass Männer sich quasi erstmal beweisen müssen bei mir, bevor ich irgendwie sie anfange sie eventuell attraktiv finden zu können. Und Frauen müssen das nicht. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, so, das ist okay, wie es ist. Ich muss nicht mehr auf Teufel komm raus Männer daten. Ich kann das immer noch, wenn ich möchte. Und ich kann auch vielleicht mal mit einer offeneren Haltung gegenüber Männern an die ganze Sache rangehen. Aber ich muss nicht. Ja, ich glaube, bei mir ist auch ein großer Faktor Emotionen. Also ich glaube, ich stehe auf Männer, die Emotionen zulassen können. Also generell auf Menschen, die emotional sind, die über Gefühle reden können. Genau, und die sich verletzlich machen können. Und ich glaube, das ist das, was mir bei den meisten Männern fehlt. So bei dem typischen Cis-Mann, die einfach, wo man immer so das Gefühl hat, man kommt da gar nicht richtig dran. Die haben da so eine hohe Mauer, die sie angelernt bekommen haben, du musst hier, Männer weinen nicht und Indianer kennen keinen Schmerz und so weiter und so fort. Dass man da gar nicht rankommt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo mir die Connection fehlt zu den meisten Männern. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn ich habe neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, auf welche Männer ich eigentlich stehe. Und je alternativer die sind, also je weniger sie dem hetero-cis-Dude entsprechen, desto sympathischer finde ich die. Also unabhängig jetzt auch von sexueller Anziehung, sondern einfach nur von Sympathie und vielleicht auch emotionaler Connection. Ich kann viel besser mit Männern, die nicht hetero sind, die zumindest bi sind oder auch die schwul sind. Ich kann auch sehr gut mit den meisten Männern, die nicht cis sind, also die zum Beispiel trans sind oder nicht binär, mit fast allen Männern, die ich kennengelernt habe, die nicht binär sind, komme ich super klar. Mit den meisten Männern, die cis-geschlechtlich sind, komme ich nicht so gut klar. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich sehr viel hineininterpretiere, dass wenn jemand sich zum Beispiel um seine Sexualität oder um seine Geschlechtsidentität Gedanken macht, dass diese Person dann sich auch verletzlich zeigen kann oder vielleicht auch zeigen muss, weil wenn man das nach außen trägt, dann besteht ja immer die Gefahr, dass man deswegen angegangen wird. Und ich glaube, diese Verletzlichkeit zeigen können, die macht die andere Person dann für mich sympathisch, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich dann in der Situation auch verletzlich zeigen. Auf der anderen Seite, wenn Männer sich nicht verletzlich zeigen können, dann schlüpfe ich auch manchmal in so eine Rolle, in der ich so der Coole und der Starke bin und möglichst keine Flanke unverteidigt lasse. Weil ich weiß, dass ich einerseits ist das natürlich nicht meine natürliche Rolle. Ich mache das nur automatisch, um mich zu schützen eigentlich vor den ganzen Erfahrungen, die ich mal gemacht habe mit Männern, die mich dann angreifen und vor allem bloßstellen. Und das möchte ich verhindern. Und ich glaube, deswegen sehe ich vor allem bei Cis-Hetero-Dudes so das Problem. Da kommt auch viel Vergleichen her und auch viel Projektion von dem, was ich jetzt so mache. Mir fällt es selbst zum Beispiel bei Marcel schwer, nicht Männlichkeit auf ihn zu projizieren und zu denken, dass er mir gegenüber eine Mauer hat und quasi so unangreifbar ist und ich aber der Verletzliche bin und mich da irgendwie schützen muss. Mhm. Ich gerate ganz leicht gegenüber anderen Männern in diese Defensivposition, in diese, boah, tu mir nichts. Und im Prinzip war die Erfahrung mit Marcel, nämlich, dass die Haltung, boah, tu mir nichts, doch besser gewesen wäre, weil im Endeffekt hat er mir was getan, er war ja Täter, dass die dann besser gewesen wäre, hat es irgendwie auch mal wieder bestätigt, so diese Traumata, dass man Männern nicht trauen kann, weil wenn er zu meinen FreundInnen geht und sagt so, du hast jetzt keinen Kontakt mehr mit Flo, dann ist das so ziemlich das Schlimmste, was ich mir an Männlichkeit vorstellen kann, und das hat natürlich mein Bild von Männlichkeit hat es nicht aufgebrochen, im Gegenteil, jemanden, den ich eigentlich so sehr vertraut habe, dann so handeln zu sehen, hat das, glaube ich, für weitere viele Jahre verschlossen. Und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch mal rankomme. Also ob ich überhaupt mein Bild von Männlichkeit noch mal oder von Männlichkeit von anderen Männern noch mal aufbrechen will oder ob ich das einfach damit lasse. Ich glaube, es wird vielen Männern gut tun, wenn sie mehr ehrliche Komplimente bekommen würden. Ja. Aber dadurch, dass die meisten Männer halt so geprägt sind, dass sie denken, wenn sie ein Kompliment bekommen, dass da direkt jemand ist, der sofort mit ihnen ins Bett möchte, ist halt die Hemmschwelle bei mir einfach sehr hoch, so offen mit Männern zu kommunizieren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Männer einfach nicht offen ihre Bedürfnisse kommunizieren, sondern in meine Sachen was reininterpretieren, was ich sage, was da nicht ist, und ihre Sachen, die sie wollen, auch irgendwie verschlüsseln unter 1000 Codes, die meiner Bravo standen, so eroberst du deine Freundin oder so. Ja, dem ist tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du, ich weiß nicht, online wie auch offline, jemanden, einen Mann datest, hast du, glaube ich, noch nie so aktiv getan, ne? Nee, nicht so natürlich. Richtig als Date, ne? Nee. Würdest du bevorzugen, diese Person in einem Safe Space zu treffen, also hier zu Hause, wo ich vielleicht auch da bin, oder würdest du dich sicherer fühlen oder unsicherer fühlen, damit sich irgendwie in einem Café zu treffen? Macht das für dich einen Unterschied? Ja, macht's auf jeden Fall. Ich würde einen Safe Space bevorzugen, was nicht heißt, dass ich mich nicht mit der Person auch zum Kaffee treffen würde, aber da, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist auch so, okay, wie werde ich die Person wieder los, wenn ich es doof finde? Ja. Okay, dazu hat sich meine Meinung grundsätzlich verändert. Also erstens mal sehe ich die WG natürlich nicht mehr als Safe Space und Genie erst recht nicht. Also es läuft mir kalt den Rücken runter bei der Vorstellung, da irgendwie jemanden zu treffen. Aber auch sonst so, ich glaube, wenn irgendjemand beim Treffen dabei wäre, wenn ich einen anderen Mann date, dann wäre es, hätte ich immer das Gefühl, es wird so eine Erwartung projiziert. Und das würde ich nicht wollen. Ich hätte jetzt keine Angst mehr, dass ich Leute nicht loswerde, wenn ich sie im Café treffe. Also ich glaube, ich habe mich auch dahingehend verändert, dass ich genauer und auch stärker sagen kann, was ich möchte. Also wenn, keine Ahnung, wenn ein Mann Interesse an mir hat, aber ich nicht an ihm und wir sind einen Kaffee trinken gegangen, dann kann ich ihm auch sagen, hey, sorry, wird nix. Wenn er mich dann verfolgt oder so, dann kann ich auch sagen, verpiss dich. Also ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so schwach und bin jetzt eher in so einer stärkeren Position, glaube ich. Und das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ist ja eigentlich völliger Quatsch. Ich meine, man kann sich ja auch als Mann berühren. Das macht ja nichts. Ja. Das heißt ja nicht, dass man aufeinander stehen muss. Ja, das ist bei Frauen total normalisiert, ne? Frauen sich umarmen, kuscheln, sich küssen. Ja, bei Männern nicht. Ja. Nee. Dazu eine kleine Anmerkung, das ist nur im westlichen Kulturkreis so. In anderen Kulturkreisen, zum Beispiel im arabischen, ist das teilweise, auch nicht überall, aber teilweise total normal, dass Männer Händchen halten zum Beispiel. Und das heißt überhaupt nichts irgendwie Sexuelles, sondern es ist einfach ein Zeichen von Nähe und Verbundenheit. Und das ist total normal. Ich finde es total spannend, von unseren ZuhörerInnen zumal zu hören, wie es ihnen geht beim Dating, wenn sie vielleicht zum ersten Mal eine Person gleichen Geschlechts treffen oder so merken, dass sie das Bedürfnis dazu haben, gerade wie es Männern damit geht. Und ob sie da auch so Struggles haben mit so dem typischen Männerbild. Das würde mich auch mal interessieren. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Man hört das ja immer noch in so Klatschmedien, sowas wie, keine Ahnung, 25 Jahre verheiratet und jetzt ist er mit einem Mann unterwegs, jetzt plötzlich schwul. Diese Leute sind nicht plötzlich schwul, sondern sie haben sich halt wahrscheinlich einfach nie damit auseinandergesetzt. So, ne? Oder wäre ich aber sehr vorsichtig, das zu bewerten, denn Sexualität muss ja auch nicht konstant sein. Die kann sich ja ändern im Laufe des Lebens. Und wenn ich mit 20 total auf Frauen stehe, kann ich mit 40 total auf Männer stehen. Das ist auch möglich. Ja, also unsere nächste Folge wird das Q&A sein, also stellt uns fleißig Fragen. Ja, und ich hoffe, die nächste Folge wird ein bisschen mehr mit Inhalt gefüllt als nur mit persönlichen Erfahrungen, weil ich rede natürlich gerne über persönliche Erfahrungen, aber das mache ich ja auch in Inhaltsfolgen. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns da für Fragen erreicht hatten. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann zwischendurch hatten wir auch noch eine Live-Session gemacht, aber ich glaube, das war mittlerweile schon vorbei. Ich glaube, die haben wir auch nicht aufgenommen. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Stay tuned und bis dahin.